Regieassistenz Daniela Gassner und Ralf Jordan. Musik Martina Eisenreich. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Redaktion Henning Rademacher. Wir brachten dieses Stück aus Anlass des 50. Geburtstages von Daniel Kehlmann am 13. Jänner dieses Jahres. Informationen zu unseren Hörspielsendungen finden Sie im Internet. oe1orf.at/hörspiel mit OE geschrieben. Der österreichische Schauspieler Otto Schenk ist am 9. Jänner in seinem 95. Lebensjahr verstorben. Die Lyrik ist das, was mir das Beten ersetzt. Ich bin ja nicht fromm von Haus aus, aber durch Lyrik ist schon ein falscher Ausdruck. Man müsste es ja Sagung nennen. Endgültig. Es gibt kein Wort dafür. Worte umschreiben, aber finden nie den richtigen Weg. Den richtigen Weg findet ein Gedicht. Ein großes Gedicht sagt etwas so, wie es nicht anders sein kann. Wie man es nicht anders sagen kann. Mein Freund Brenner hat mir immer gesagt, die Bücher, die wir lieben, sind von uns selbst geschrieben. Wenn er so sagt, wie ich es am liebsten sagen möchte, dann stimmt der Dichter für mich. Und wenn er mich verführt in Welten, die ich gar nicht zu betreten gewagt habe, und mir die Welt eröffnet mit einem einfachen Satz oder mit einem komplizierten Satz, dann ist er für mich der große Dichter. Und da ist in meiner Zelle, wo ich mich ausruhe von meinem Schabernacken, die Sehnsucht nach den großen Poeten gewachsen. Lieblingsgedichte von Otto Schenk können Sie morgen in der Sendung Du holde Kunst hören, um 8.05 Uhr. Zum Beispiel dieses. Christian Morgenstern, der Hecht. Ein Hecht, vom heiligen Anton bekehrt, beschloss, samt Frau und Sohn am vegetarischen Gedanken moralisch sich empor zu ranken. Er aß seit jenem nur noch dies, Seegras, Seerose und Seegris. Doch Gris, Gras, Rose floss, o Graus, entsetzlich wieder hinten aus. Der ganze Teich ward angesteckt, 500 Fische sind verreckt. Doch Sankt Anton, gerufen eilig, sprach nichts als heilig, heilig, heilig. Lyrik ausgewählt und gelesen von Otto Schenk in Erinnerung an den Schauspieler. Du holde Kunst, morgen Sonntag um 8.05 Uhr und in der Nacht auf Montag um 0.05 Uhr. Nicht viele unserer geschätzten Hörerinnen und Hörer können sich wohl an die Erstausstrahlung von Georg Büchners Woyzeck mit Otto Schenk erinnern. An die letzte Ausstrahlung wohl schon mehr, die ist keine 3 Monate her, eine Produktion aus dem Jahr 1954. Ausgegebenem Anlass wiederholen wir es in einer Woche im Ö1 Hörspiel. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser hochehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt. Ohne den Segen der Kirche ist nicht von mir. Wir arme Leute. Sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. Wer kein Geld hat, da setze einmal eines seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Und seins ist doch einmal unselig, in der und der anderen Welt. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kämen, so müssten wir Donnern helfen. Der Woyzeck, er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut. Wenn ich am Fenster lieg, wenn's geregnet hat und den weißen Strümpfen so nachsehe, wie sie über die Gassen springen. Verdammt, Woyzeck, da kommt mir die Liebe. Woyzeck von Georg Büchner in einer Hörspielfassung aus dem Jahr 1954 mit dem damals 24-jährigen Otto Schenk. Zu hören in einer Woche, Samstag, 14 Uhr. Über unser Hörspielprogramm informieren wir im Newsletter. Die Ö1 Hörspielpost lässt sich im Internet unter dieser Bezeichnung finden. Das war das Ö1 Hörspiel, Moderation Philipp Scheiner.